Telekom Fernsprecher Pflügerstraße 11 an Radio Aporé. Hier hat sich einiges getan in den letzten beiden Tagen, denn das wunderbare orange-rote Klappfahrrad der Marke Mustang wurde hier inzwischen entweder abgeholt oder entwendet. Das Schloss ist, soweit ich das erkennen kann, noch zu sehen. Ansonsten hat sich auch vor der Baustelle mit dem Teppichboden einiges getan. Und zwar der Teppichboden und die Bretter sind noch da. Allerdings sind die Farbeimer mittlerweile abgeholt worden und es ist ein Schild aufgestellt worden. Da steht jetzt offene Siebdruckwerkstatt. Das Ganze ist geschmückt mit einem, ja, es sieht so aus wie ein Zweig mit Kirschblüten und auf den zweiten Blick merkt man, dass es Kunstblumen sind. Auf dem Schild unten drunter steht dann noch erfrischend ohne Kohle. Aber so erfrischend sieht der Ort immer noch nicht aus. An dem Baum rechts neben der Fernsprecher, falls es jemand interessiert, zwei Küchenschubladen sind hier deponiert oder das könnten auch Schreibtischschubladen sein. Eine Fußmatte ist auch noch da, gehört auch noch dazu. Also kann man hier ohne weiteres abholen. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Aber